Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, leitete vor Ort die Übung zum Start ballistischer Raketen der Fassung Artillerietruppen der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee. Zugegen waren dabei auch die hochrangigen Funktionäre des Setka der Partei der Arbeit Koreas und die leitenden Mitarbeiter des Bereiches Rüstungswissenschaft. An der Übung nahmen die Fassung Artillerietruppen der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee teil, deren Mission darin besteht, im Notfall die Militärbasen der US-Aggressionstruppen im pazifischen Operationsfeld anzugreifen. Diesmalige Übung hatte es zum Ziel, die Flugsicherheit, die Fernlenkungstreffsicherheit und die Vertrauenswürdigkeit der rekonstruierten ballistischen Raketen mit höheren Leistungen, die für den Kampf stationiert wurden, erneut zu überprüfen und die Kampffähigkeit der Fassung Artillerietruppen zu beurteilen und zu kontrollieren. Nach der Ankunft auf dem Startplatz informierte sich Kim Jong-un ausführlich über den Übungsplan für den Start der ballistischen Raketen und die taktischen und technischen Daten der rekonstruierten ballistischen Raketen mit höheren Leistungen und gab den Befehlshaber der strategischen Streitkräfte den Befehl zum Beginn der Raketenstartübung. Bei der Übung wurden die Fähigkeit der Fassung Artillerietruppen zum Einsatz der Raketen im Kampf und die kämpferischen Leistungen der ballistischen Raketen als perfekt beurteilt. Kim Jong-un äußerte seine große Zufriedenheit damit, dass die Übung zum Start ballistischer Raketen makellos und erfolgreich stattfand und gratulierte den Fassung Artilleristen der strategischen Streitkräfte, die an der Übung teilnahmen, von ganzem Herzen. Er hob hervor, man solle weitere bewundernswerte Erfolge bei der Verstärkung der Atomstreitkräfte erzielen, die in diesem historischen Jahr, das mit dem ersten H-Bombe-Versuch von Südkorea begonnen habe, viel zu erleben waren. Dann stellte er programmatische Aufgaben dazu, durch die allseitige Verstärkung der Atomstreitkräfte Koreas die militärischen Abschreckungsmittel auf eine höhere Stufe zu entwickeln.